Heute bringen wir in Stereo den ersten Teil des Science-Fiction-Hörspiels Unter der Plexikuppel von Wolfgang Oppenrieder. Oh. So. Jetzt werde ich es euch zeigen. Hast dir wohl wieder das beste Blatt gegeben, Antonin? 18 Jahre. Ja, 20. Klar. Still. Hört ihr das? Den Ton kenne ich. Ist ein C-43 Überlasttransporter. Bin das Ding selber mal geflogen. Macht den Lärm wie der jüngste Tag. Hoffentlich ist es nicht die Kommission. Schnell die Karten weg. Eine neue Plexikuppel. Sie setzen neben uns eine neue Plexikuppel ab. Gibt's doch nicht, Antonin. Nie setzen Sie eine zweite Oase in unsere Nachbarschaft. Warum denn nicht? Stellt euch vor, neben uns eine neue Gruppe. Wir könnten Kontakt aufnehmen. Endlich andere Jägels. Bevor wir in Euphorie ausbrechen, sollten wir besser nachschauen. Schön wär's, ja. Aber wir machen uns bloß was vor. Komm, setz dich wieder, Antonin. Wir spielen weiter. Ich kann jetzt nicht mehr Karten spielen. Komm, Isaac, gehen wir nach draußen. Gut. Und ich hatte so ein Wahnsinnsblatt. Jan, ist was passiert? Dieser Lärm. Ich wollte mich gerade in die Badewanne setzen. Gloria, warum hockst du in der Persönlichkeitsstunde jedes Mal in der Badewanne? Wir haben doch eine extra Wasch- und Pflegestunde dafür. Tu in deiner freien Zeit doch etwas Sinnvolleres. Sinnvolleres? Das geht dich überhaupt nichts an. Ist eure Kartenspielerei etwa sinnvoll? Außerhalb der Spielstunde ist sie zudem verboten. Und jetzt sag mir, was los ist. Ein C-43-Transporter. Antonin und Isaac sind draußen. Sie denken, er bringt eine neue Oase. Eine neue Jägelgruppe? Seit 2 Jahren warte ich darauf, dass sowas geschieht. Oder willst du mich auf den Arm nehmen? Bestimmt ist die Kommission gelandet. Sei froh, dass wir unter der Plexikuppel sitzen. Die dämpft ganz schön was weg. Der gute alte C-43 war schon damals ein völlig veralteter Kasten. Bullochse nannten wir ihn. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre konnte er einen durchschütteln wie ein Rodeo-Pferd bei allen Monden des Jupiters. Aber ohne ihn hätte man die Rauminseln gar nicht bauen können. Du kanntest doch Roy und Michelle. Ja, ja. Deine alten Pilotengeschichten hast du mir oft genug erzählt. Ich gehe raus und schau mir das an. Im Bademantel? Außerdem ist es stockfinster draußen. Glaubst du, die ziehen den Zirkus am helllichten Tag vor unseren Augen ab? Du kennst doch die Jungen. Alles halten sie vor uns Alten geheim. Ein Diegel hat einem Jägel gegenüber zu schweigen. Heißt es nicht so? Jetzt hör auf damit. Erstens warst du als Diegel nicht anders. Und zweitens gehen mir deine dauernden Vorurteile auf die Nerven. Unser Sohn gehört bestimmt nicht zu denen. Naja, du mit deiner mütterlichen Nachsicht. Der Sohn hat uns längst vergessen. Hat bis zu unserem Lebensende Computergrüße vorprogrammieren lassen. Und die spielen sie dir immer mal wieder vor. Nichts war zu sehen, außer ein paar Scheinwerfer. Wir waren bis am Rand unserer Kuppel. Wahrscheinlich steht die neue Plexikuppel hinter dem alten Androidenwrack. Die Fundamente dafür müssen sie schon letzte Woche gelegt haben. Ob wir Sichtkontakt haben werden, sehen wir erst morgen früh. Wir müssen eine Verbindung zu der neuen Gruppe herstellen. Ihr wisst, dass das verboten ist. Vielleicht war es doch die Kommission. Kommission, Kommission, Gloria! Seit ewiger Zeit kündigen sie uns die Kommission an und nie kommt sie. Es ist eine neue Plexikuppel. Regnet es eigentlich immer noch, Antonin? Siehst du das nicht? Dann ist das Klimaaggregat doch im Eimer. 3 Tage schon ununterbrochen Regen. Hoffentlich verfaulen uns die Kartoffeln nicht. Und wie ist das Wetter außerhalb der Kuppel? Na, geh doch selbst hinaus und schau nach, Jan. Wolltest nicht du raus? Im Bademantel? Seid doch friedlich. Das Wetter ist wie immer dunstig. Wo ist Sonja? Oben. Sie schläft. Ich schau nach ihr. Sicherlich hat sie der Lärm aufgeschreckt. Wenn du dich nur einmal so um mich sorgen würdest. Tu ich doch, Liebling. Wolltest du nicht in die Badewanne? Ach, plötzlich stürzt dich nicht mehr. Was habt ihr beide denn Geheimnisvolles zu besprechen? Gut, dann bleib. Isaac, meinst du, wir können tatsächlich Kontakt zu ihnen aufnehmen? Ja, wenn wir Sichtkontakt haben und ein geeignetes Verständigungsmittel finden, warum nicht? Allerdings müssen wir das streng geheim halten. Und wenn uns Tommy doch auf die Schliche kommt? Wie soll er denn? Hören und sehen kann er uns doch nur im Visoraum. Ja, solange er sich an die Vorschriften hält. Er muss. Das interplanetarische Ruhestandsgesetz schreibt es ihm doch vor. Er darf uns nur dort kontrollieren. Und von uns wird ja hoffentlich keiner im Visoraum davon sprechen. Wenn das nur gut geht. Ich hab's nie begriffen, warum sie uns Jägels nicht alle in einer Oase unterbringen. Weil sie Angst vor uns vereinigten Jägels haben. Wir sind zwar mit unseren 40 Jahren offiziell Jägels, also jenseits der Galaxis, doch zum alten Eisen gehören wir lange noch nicht. Hab ich recht, Isaac? Hast du. Unter 40? Die Deagles. Sie dürfen sich gerne diesseits der Galaxis heißen. Aber wir könnten denen ganz schön zur lästigen Konkurrenz werden. Deshalb verfrachten sie uns hier auf die alte, ausgeplünderte Erde und teilen uns fein säuberlich in Grüppchen, die sie ohne Gefahr von den Rauminseln aus kontrollieren können. Schön hast du das wieder einmal gesagt. Aber vor mir braucht keiner Angst zu haben. Du vergisst, wie glücklich deine jüngeren Schauspielkolleginnen waren, als du endlich ein Jägel wurdest. Dankeschön, Jan. Ja, wie spät ist es? Gleiches Visotest. Oh, dann muss ich mich schnell zurechtmachen. Dauernd badet sie, schminkt sich oder macht an ihren Haaren herum. Mit ihr kann man noch wahnsinnig werden. Zweimal am Tag für die blöde Visokontrolle macht sie das. Und niemand interessiert sich dafür, wie sie aussieht. Ja, es vertreibt ihr halt die Zeit. Ich denke, das kommt von ihrer Schauspielerei. Sie trägt ja auch noch ihren Künstlernamen, Gloria Landorf. Ach, was verstehst denn du als Programmierer davon? Man macht sich so seine Gedanken. Ihr beide werdet von Tag zu Tag gereizter. Du beobachtest uns. Notgedrungen. Wir leben ja eng genug zusammen. Ob sie bei der Visokontrolle etwas über die neue Oase sagen werden? Keine Ahnung. Alle Jägels von Oase 573 zur Visokontrolle in den Visoraum. Komm, Jan, gehen wir. Sonja, beeil dich. Ich bin ja schon da. Ach, immer das Gehetze. Hoffentlich kommt Gloria pünktlich. Sie weiß es. Jede Verspätung ziehen Sie uns das nächste Mal von der Persönlichkeitsstunde ab. Wie sehe ich aus? Vorsicht, die Tür. Ach, ja, ja. Na, endlich. Sind meine Haare in Ordnung? Ja, los auf deinen Platz. Du hättest dir deine Haare auch etwas zurecht machen können. Wenn dich so einmal unsere Kinder sehen. Die werden sich hüten. Start. Visokontrolle. Jägel Isaac Gorczynski. Jägel Isaac Gorczynski anwesend. Positiv. Jägel Jan Andersen. Jägel Jan Andersen anwesend. Positiv. Jägel Gloria Landorf. Jägel Gloria Landorf anwesend. Negativ. Wisch deine Hände ab. Du hast sie wieder zu dick eingecremt. Los, leg sie nochmal auf das Sensorfeld. Positiv. Jägel Antonin Marquet. Jägel Antonin Marquet anwesend. Positiv. Jägel Sonja Marquet. Humpti dumpti dudelidai. Negativ. Reiß dich zusammen, Sonja. Ist doch mein einziger Spaß, den ich habe. Jägel Sonja Marquet anwesend. Positiv. Oase 573 positiv. Ende Visokontrolle. Langweilig ist es. Zum Davonlaufen. Hallo, hier ist wieder euer Tommy. Habt ihr mich vermisst? Na, beinahe hätte ich ja zwei von euch vermisst, aber ihr seid ja alle da. Wie solltet ihr auch aus der Oase verschwinden können? Witzbold. Wie? Nichts und nichts. Zunächst folgende Anweisung für euch. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, haben wir in eurer Nähe eine neue Oase errichtet. Ging aus technischen Gründen leider nicht anders. Es sind Jägels von der Rauminsel Neurussland. Doch das braucht euch nicht weiter zu interessieren, denn wie ihr wisst, es ist strengstens untersagt, in irgendeiner Form Kontakt zu der Oase aufzunehmen. Klar? Paragraph 95b des interplanetarischen Oasengesetzes. Richtig, ihr habt in der Jägelkunde gut aufgepasst. Da heute der Erste ist, könnt ihr euer Wissen gleich weiter unter Beweis stellen. Reine Schikane. Jeden Monat kauen wir das durch. Vorschrift ist Vorschrift. Ihr müsst über euer Jägeldasein Bescheid wissen. Über eure Rechte und Pflichten. Seneca, rufe auf. Jägel Sonja Marke. Auch das noch. Allgemeine Jägelkunde. Lektion 1, Frage 3. Beschreiben Sie. Spar dir das. Die Fragen kann ich inzwischen auswendig. Antwort. Es gibt keine Staaten oder Nationen. Jegliche Grenzziehung entfällt. Eine Unterscheidung in Völker oder Rassen findet nicht statt. Die Bezeichnung Mensch ist aufgehoben. Es existieren nur noch Diegels und Jegels. Sehr gut. Lektion 1. Frage 4. Antwort. Wer das Arbeitsalter 40 überschritten hat, ist Jegel. Was besagt jenseits der Galaxis. Diegels befinden sich grundsätzlich diesseits der Galaxis. Sehr gut. Lektion 12. Frage 17. Antwort. Warte. Ah ja. Jegels befinden sich grundsätzlich auf der Erde. Diese ist verseucht. Stopp. Korrektur. Diese ist nicht mehr kultivierbar. Von mir aus. Diese ist nicht mehr kultivierbar. Der Lebensraum der Jegels befindet sich deshalb unter einer schützenden Plexikuppel. In dieser Oase verbringt er einen stinklangweiligen Lebensabend. Stopp. Korrektur. Einen angenehmen Lebensabend. Was heißt Korrektur? Es stimmt doch. Ich habe genug von dieser verlogenen Ausfragerei. Schluss aus. Tut mir leid, aber deine Weigerung werde ich in deiner Jägelakte vermerken müssen. Verschreib dich nur nicht. Treibt es nicht zu weit. Sonst bekommt ihr heute das letzte Mal eure Grußbotschaften. Seneca, die Grußbotschaften. Grußbotschaften für Oase 573. Diegelfried Andersson grüßt Jägel Jan und Gloria Andersson. Es geht ihm gut. Hörst du? Aber er nennt mich nie bei meinem richtigen Namen. Diegel Philipp, Beatrice und Daniel Macke grüßen Antonin und Sonja Macke. Es geht ihnen gut. Diegel Oskar Klinger grüßt Jägel Isaac Gorczynski. Es geht ihm gut. Den kenne ich gar nicht. Wer ist das? Das ist eine Überraschung, was? Endlich habe ich jemanden gefunden, der auch dich grüßen lässt. Ich kümmere mich eben um euch. Wollt ihr heute nicht wenigstens einmal zurückgrüßen, wenn man schon so an euch denkt? Ich... Nein. Wie ihr meint, war ja nur ein Vorschlag. Irgendwelche Reklamationen? Das Klimaaggregat spielt verrückt. Seit 3 Tagen regnet es. Wir haben das falsche Wetter schon vorgestern gemeldet. Wenn uns die Ernte verpfuscht wird, dann seid ihr dran schuld. Na. Ich werde es in Ordnung bringen lassen. Sonst noch Probleme? Ihr wisst doch, ich bin euer gutes Ohr. Ja, dann auf zur Spielstunde. Spiel und Spaß mit Tommy. Mein guter, treuer Seneca, was spielen wir denn heute? Spielprogramm Beta. Der Walfisch kommt. Schon wieder. Danke, Seneca. Der Walfisch kommt. Ein von unseren besten Psychologen ausgeklügeltes Spiel. Ein Vergnügen für alle Jägels. Voller Spannung und Überraschungen. Wer macht den Walfisch? Können wir denn nicht einmal was anderes spielen? Habt ihr keine Lust zum Spiel? Ihr werdet doch wohl nicht in der Persönlichkeitsstunde gespielt haben? Ich mach den Walfisch. Seht ihr, wir wollen doch keine Spielverderber sein. Stellt euch auf, ich bleib hier stehen. Ich möchte mit Sonja zusammen sein. Oh, wie aufregend. Damen gegen Herren. Ich bin der Walfisch und komme euch holen. Du kriegst uns aber nicht. Sonja, du musst dich schon ein bisschen bewegen. Jetzt hat Isaac uns beide erwischt. Tja, die Herren haben gewonnen. Revanche, meine Damen. Ja, du bist dran. Dieses Idiotenspiel. Man behandelt uns wie kleine Kinder. Nimm es doch als Spaß, Jan. Los, fang an. Ich bin der Walfisch und komme euch holen. Du kriegst es aber nicht. Heilige Milchstraße. Bist du verrückt geworden? Heute ist Klassiktag, meine Liebe. Beethoven. Scheiß Beethoven. Ich will schlafen. Ein einen fröhlichen guten Morgen wünscht allen Jägels Jägelbetreuer Tommy. Sonja, wir müssen aufstehen, sonst kommen wir zu spät zur Visokontrolle. Ich will nicht. Sonja, nein, bitte. Ich stehe auf, wann ich will. Als Diegel bin ich lang genug früh zur Arbeit aufgestanden. Jetzt bin ich Jägel, jenseits der Galaxis. Ich habe das Recht, liegen zu bleiben. Leider nein. Du weißt es doch. Das interplanetarische Oasengesetz teilt deiner Altersgruppe weiblich exakt 7,5 Stunden Schlaf zu. Mir egal. Du kommst noch vor die Kommission. Ich bin doch schon wach. Ach, Sonja, warum immer das Theater? Jetzt mach dich fertig, es wird Zeit. Schon gut. Oase 573 positiv. Ende Visokontrolle. Liebe Jägels, willkommen zu unserem Klassiktag. Habt ihr Wünsche oder Fragen, bevor ich den Stundenplan ausgebe? Wird das Klimaaggregat repariert? Ich kümmere mich darum. Was ist mit meinem Antrag auf Schönheitsschlaf? Ach ja, der wurde leider abgelehnt. Privilegien für einzelne Jägels sind nicht gestattet. Das wäre ja auch noch schön. Paragraph 101 Absatz 2. Richtig. Dafür gibt es heute aber nur klassische Leckerbissen. Wir beginnen mit der Turnstunde. Vergesst eure Fitnessgeräte, denn heute kommt die altbewährte Gymnastik wieder zu Ehren. Rumpf kreisen, Kniebeugen und so weiter. Wird euch Spaß machen. Dann hält der Foodmaster ein erstklassiges Frühstück für euch bereit. Rührei mit Schinken, Orangensaft, alles, was das Herz begehrt. Na, wenigstens etwas. Für die Bildungsstunde habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Das klassische Drama im 20. Jahrhundert. In der Videothek findet ihr einige sehr, sehr schöne Aufzeichnungen von damals. Gab's da überhaupt Klassiker? Also das möchte ich überhört haben. Und in den Werkstunden gibt es heute eine hübsche Zweiteilung. Die Frauen dürfen drinnen handarbeiten, die Männer draußen den Acker bestellen. Ist das nicht klassisch? Woher sollen wir das wissen? Also ein bisschen Dankbarkeit könntet ihr meinen Bemühungen schon entgegenbringen. Wer müht sich hier ab? Fangen wir an, damit wir es hinter uns haben. Und in die Knie. Und 1 und 2. Und 1 und 2. Und 1 und 3. Und 1 und 3. Unser Gemüse können wir bald vergessen. Den ganzen Winter wieder diese künstlichen Fertiggerichte. Nach dem Wetterplan hätten wir heute den schönsten Sonnenschein. Nur das kaputte Klimaaggregat produziert eine Regenwolke nach der anderen. Und da soll man den Acker bestellen. Ein blöder Einfall. Ja, was soll's. War doch gut, dass er uns rausgeschickt hat. Gleich sind wir am Kuppelrand. Ich bitte die verehrten Herrschaften unserer Reisegruppe auszusteigen. Vor uns haben wir den Rest der Erdoberfläche. Leider kann ich Ihnen Ihr Betreten nicht erlauben. Meine Herrschaften, verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist keine Schikane, denn diese Plexikuppel schützt Ihr Leben vor einer tödlichen Atmosphäre. Auch wenn da draußen die Sonne scheint. Es gibt kein Leben mehr. Keine Ozonschicht hält mehr die lebensvernichtende Strahlung auf. Eine verpestete Luft würde Ihnen die Lungen verätzen. Hör auf mit dem Quatsch. Das ist doch Tatsache, oder? Irgendwann komme ich aus dieser verfluchten Käseglocke raus! Hast du den Verstand verloren? Die Sensoren! Mach das nicht nochmal. Ich sehe sie. Wo? Dort drüben. Wie wir vermutet haben, hinter dem alten Androidenwerk. Im Dunst glänzt sie. Die neue Kuppel. Ja, ich sehe sie. Jan, du auch? Da können wir sicher Verbindung aufnehmen. Vielleicht mit Lichtsignalen. Ich werde morsen, aber ich brauche dazu einen ziemlich starken Scheinwerfer. Wir könnten die Signallampe auf dem Dach der Unterkunft benutzen, die als Anflugmarkierung für die Versorgungsflüge dient. Wie soll das funktionieren? Du musst die kurz schließen. Für was bist du Elektrotechniker? Wir versuchen es gleich heute in der Persönlichkeitsstunde. Ja, ganz wohl ist mir nicht dabei. Ja. Und wenn drüben keiner die Morsezeichen versteht? Bei allen Monden des Jupiters, es muss hinhauen. Gloria und Sonja sagen mir besser noch nichts davon. Sie brauchen sich nicht unnötig aufzuregen. Gut. Marschieren wir zurück. Vorsicht! Hier staut sich das Wasser schon zu einem richtigen See. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Na, ihr kennt vielleicht sonderbare Lieder. Hoffentlich haben wir uns keine Erkältung geholt. Ich bin gespannt, ob es was Anständiges zu Mittag gibt. Oder müssen wir vor lauter Klassik noch selbst kochen? Ich würde gerne mal wieder kochen. Aber das lassen Sie mich ja nicht, als ob ich uns vergiften wollte. Jan, stell dir vor, was ich in der Handarbeit gelernt habe. Stricken. Stricken? Das konnte ja meine Großmutter schon nicht mehr. Aber ich kann es wieder. Für den Winter bekommst du einen richtigen Pullover. Und Sonja? Sie hat, glaube ich, keine rechte Lust dazu. Sie könnte sich wirklich einmal für etwas interessieren. Immer ist sie lustlos. Den ganzen Tag liegt sie im Bett, das ist alles, was sie kann. Ach, jetzt bist du ungerecht. Sie fühlt sich eben, wie wir alle, mit unserem Leben in der Oase unzufrieden. Sie sollte allerdings versuchen, das Beste daraus zu machen. Alle Jägels von Oase 573 in den Visoraum. Was ist denn jetzt passiert? Klingt gar nicht gut. Gehen wir. Alle Jägels von Oase 573 in den Visoraum. Sonja, mach schnell. Ja. Wer es war, ist mir egal. Aber es ist geschehen und ihr wisst, dass es strengstens verboten ist. Ich tue es ungern, doch Strafe muss sein. Und was spricht er überhaupt? Das interplanetarische Oasengesetz sieht hierfür folgende erzieherische Maßnahmen vor. Entzug der Persönlichkeitsstunde für eine Woche. Das kann er doch nicht machen. Ich will aber noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Die Persönlichkeitsstunde entfällt für euch nur heute. Seht es jedoch als Warnung für die Zukunft und nutzt meine Großzügigkeit nicht aus. Hey, Gefängniswärter, du kannst uns doch nicht einfach die Persönlichkeitsstunde verbieten. Jan schlug gegen die Kuppelwand. Heilige Milchstraße, was Dümmeres fiel dir wohl nicht ein. Wann soll ich nun heute meine Gesichtsmaske machen? Ihr Männer seid wirklich nicht mehr zu retten. Was hat da ihr? Aha, natürlich. Richtet euch nur alle gegen mich. Zeigt nur unserem lieben Tommy, wie brav und anständig ihr seid. Aber ich bin nicht so feig. Ich wehr mich. Ich lasse mich nicht wie den letzten Dreck behandeln und mich hier in eine Ecke abschieben. Irgendwann komme ich hier raus, das schwöre ich euch. Ihr könnt meinetwegen hier bleiben, bis ihr schwarz werdet. Aber Jan, es war doch nicht so gemeint. Ach, ich weiß nicht, früher warst du anders. Tja, früher waren wir alle anders. Ich dachte doch nicht, dass du gleich so in die Luft gehst. So, Kinder, Schluss mit der Streiterei. Ich möchte so etwas nicht noch einmal erleben. Im Foodmaster steht euer Mittagessen bereit. Jan? Jan, mach auf. Hörst du nicht? Was ist denn? Hör doch. Da ist so ein Rauschen. Ach, das wird der Regen sein. Nein, den würde man nicht so laut hören. Es ist was anderes. Jan, du musst nachsehen. Es ist der Regen. Was soll es denn sonst sein? Oh, lass mich schlafen. Dann gehe ich eben. Oh, lass das Licht aus. Ich bin doch keine Eule. Es kommt von unten. Jan, komm schnell! Alles ist voll Wasser. Es steigt. Wir ertrinken. Das Klimaaggregat. Schnell. Weg die anderen. Wenn wir nicht etwas unternehmen, schwimmen wir hier bald herum wie die Fische im Aquarium. Das ist die reinste Sintflut. Du musst das Klimaaggregat abstellen. Ich werde uns den Zugang dorthin verschaffen. Hoffentlich kann ich das. Los, holen wir das Werkzeug. Ja. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Passt auf euch auf! Ich gehe wieder ins Bett. Du kannst dich doch jetzt nicht ins Bett legen. So nicht, doch ist es wenigstens trocken. Gleich müssen wir schwimmen. Mir reicht das Wasser schon bis zur Brust. Nur noch ein paar Meter. Ich verliere den Boden unter den Füßen. Ich kann nicht schwimmen. Gib mir die Hand. Wir schaffen es nicht. Reiß dich zusammen. Seh! Merkt ihr? Das Wasser sinkt. Es sinkt! Ja. Als ob es plötzlich irgendwo abfließen könnte. Wir sind gerettet! Das war knapp. Und ich wollte schon anfangen, unseren Swimmingpool hier leer zu trinken. Hier mit der Brechstange. Jetzt drücken wir den Ding auf den Leib. Das nächste Mal ist die Kuppel dran. Sonst noch Wünsche, meine lieben Jägels? Ihr habt mir das mit der Persönlichkeitsstunde gestern doch nicht allzu krumm genommen. Es hat mir auch Kummer bereitet. Aber ab und zu muss ich eben streng sein. Das bedeutet nur, dass mir sehr viel an euch liegt. Dafür werde ich jetzt für die Reparatur eures Klimaaggregats sorgen. Wir haben die Sache schon erledigt. Jan. Alle Jägel sollen wissen, dass wir Jägels uns selbst helfen können. Die Reparatur wurde von euch durchgeführt? Es war ein Notfall. Wir schwebten in Lebensgefahr. Ihr habt an einer Einrichtung der Oase eine unerlaubte Veränderung vorgenommen? Das wird Konsequenzen haben. Mein lieber Herr Gefängniswärter... Ich habe diese Beleidigung jetzt lange genug überhört. Ich würde an Ihrer Stelle vorsichtiger sein. Fragen Sie bitte Seneca nach dem Paragraphen 9. Wie komme ich dazu? Ich habe das Recht, darauf zu bestehen. Bitte? Seneca, Paragraph 9 des interplanetarischen Oasengesetzes. Paragraph 9. Der Jägelbetreuer hat ständig für das Wohl der Oasenbewohner zu sorgen. Werden Leben und Gesundheit der Oasenbewohner gefährdet, sind vom Jägelbetreuer unverzüglich Maßnahmen einzuleiten, die dieser Gefährdung in geeignetster Weise entgegenwirken. Absatz 2. Seneca, Absatz 2. Versäumt der Jägelbetreuer den rechtzeitigen Eingriff, so sind die Oasenbewohner verpflichtet, die Gefährdung selbstständig zu beseitigen. Und weiter. Seneca, weiter. Vernachlässigt der Jägelbetreuer seine Pflichten derart, dass eine akute Existenzbedrohung der Oase eintritt, so ist eine Meldung an die oberste Jägelbetreuungsbehörde zu machen. Danke, das genügt. Glaubt ihr, ich schlafe? Ich lasse mich doch nicht für dumm verkaufen. Das Wasser stand uns bis zum Hals, weil er das Ding nicht abstellen ließ. Meine lieben Jägels, ich bin doch auch nur ein Jägel. Jeder macht Fehler. Ich wusste doch nicht, dass es so schlimm um euch stand. Ich wäre beinahe ertrunken. Ja, dann habt ihr natürlich richtig gehandelt. Ihr könnt jetzt gehen. Wiedersehen, Kinder. Bis zum nächsten Mal. Sonja, das war großartig. Du hast es ihm ganz schön gegeben. Und ich dachte schon, er würde uns die Kommission auf den Hals schicken. Ich gehe rauf und leg mich hin. Ich hab's verdient. Bist du soweit? Gleich, nur noch ein Kabel. Jetzt. Meinen Sie? Ja, gut. Wenn wir die Kiste über die Lampe stülpen, dann musst du nur noch den Schlitz auf und zudecken. Die perfekte Morselampe. Was soll ich signalisieren? Oase 573 an Oase... Nein, wir kennen ja Ihre Nummer gar nicht. Mir fällt vor Aufregung nichts ein. Warte, signalisier einfach, hier Oase 573, willkommen auf der Erde. Hier Oase 573, willkommen auf der Erde. Jan, Antonin, kommt schnell, ich muss euch was zeigen. Wie sieht man unsere Lichtsignale? Sehr gut. Jetzt kommt aber. Ach, er soll uns nicht stören. Das hier ist wichtiger. Ich war draußen. Wo draußen? Außerhalb der Plexikuppel. Was? Der träumt ja wohl. Los, kommt. Ich zeige es euch. Also gut, wir kommen. Vielleicht hat er tatsächlich was Besonderes entdeckt. Da, seht. Wo sich während des Regens der See angestaut hatte und erhöhte das Wasser die Fundamente der Kuppel. Ja, es hat einen regelrechten Tunnel gegraben. Das also war der Abfluss. Und da kann man wirklich raus? Hey, Isaac! Wo ist er? Da! Da, auf der anderen Seite! Jan! Antonin! Bei allen Monden des Jupiters! Wir können raus! Wir können endlich von hier verschwinden! Na, glaubt ihr mir jetzt? Die Stunde der Freiheit. Na, nicht so stürmisch. Glaubst du, wir überleben dort draußen? Und das zweite Problem? Was ist, wenn wir nicht mehr bei der Visokontrolle erscheinen? Die jagen uns doch um den ganzen Erdball. Ach, irgendwas wird uns schon einfallen. Irgendwas ist zu wenig. Ich werde erst einmal den Tunnel abdecken, damit sich die Außenatmosphäre nicht zu sehr mit dem Klima der Oase vermischt und die Messinstrumente Alarm schlagen. Und dann sehen wir weiter. Beim Mond des Jupiters. Seit Tagen zerbrechen wir uns die Köpfe. Und keine einzige brauchbare Idee. Und auch keine Antwort von den anderen. Haben wir denn nur Stroh in unseren Köpfen? 18. Jan, ich warte. Stroh. Ja, das ist es. Was? Wir brauchen Strohmänner für uns. Ersatzjägels. Ersatzjägels? So eine Wahnsinnsidee. Passt auf. Wir gehen rüber in das alte Androidenwerk. Dort bauen wir uns Roboter, verpassen ihnen unsere Visage und quartieren sie hier ein. Die kann unser Jägelbetreuer rumkommandieren, wie er will. Niemand wird uns vermissen. Wirklich nicht schlecht. Aber weißt du, wie kompliziert der Bau eines biosynthetischen Androiden ist? Allein schon die Programmierung. Ach, das wird schon. Ihr seid doch alle Spezialisten. Du bist Programmierer, Antonin ist Elektrotechniker und Sonja ist Biochemikerin. In der Fabrik haben wir eine Riesenwerkstatt und wir haben Zeit. Wenn die Androiden fertig sind, verschwinden wir durch unser Mauseloch. Das hört sich alles sehr einfach an. Und wohin verschwinden wir? Hier in der Gegend gibt es einen alten Raumhafen, bin ihn früher selber angeflogen. Irgendeinen fliegenden Untersatz, der sich herrichten lässt, werden wir dort wohl noch auftreiben. Und dann geht's auf zum schönsten Planeten, den wir finden können. Ja. Bevor wir hier herumsitzen, können wir es versuchen. Zuerst müssen wir aber die Fabrik inspizieren. Wird gemacht. So, aber jetzt bin ich am Zug. Was sagst du an? 18, habe ich gesagt. Klar. 20. Nur schön weiter. Gleich gibt's Sunder. Grang Hand. Ui. Das war der erste Teil des Science-Fiction-Hörspiels Unter der Plexikuppel von Wolfgang Oppenrieder. Heute bringen wir in Stereo den Schluss des Science-Fiction-Hörspiels Unter der Plexikuppel. Ja? Lisa, ich bin's, Gloria. Ich stehe unter der Dusche. Ach, dann komme ich später nochmal vorbei. Ich wollte nur deinen Duschvorhang holen. Wie? Ich wollte den Duschvorhang abmontieren. Das kannst du gleich tun. Einen Augenblick. Oh. Die Vorhänge von euren Duschen hast du schon? Ja. Jetzt brauche ich nur noch die Maße von euch dreien, dann kann ich mit dem Zuschneiden beginnen. Das ist eine heikle Arbeit. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ach, das wirst du schon hinkriegen. Gleich bin ich soweit. So. Jetzt kannst du reinkommen. Sonja schlägt vor, die Anzüge innen mit Alufolie auszukleiden, damit die Strahlung reflektiert wird. Das ist eine gute Idee. Warte, ich helfe dir. Hoffentlich reicht der Vorhang aus bei meinem Bauch. Seit ich ein Jägel bin, ähnle ich mir und mir einen Dinosaurier. Mir geht's nicht besser. Ja, da dürfen wir unsere Androiden gewaltig ausstopfen. Roboter, die genauso aussehen wie wir. Ob die unsere Plätze hier unter der Plexikuppel wirklich einnehmen können? Jan ist so optimistisch. Ach, wir können gar nicht optimistisch genug sein. Wenn wir in der Fabrik brauchbare Werkstätten und die nötigen Materialien vorfinden, dann haben wir eine Chance. Ich habe furchtbare Angst bei der ganzen Sache. Tommy braucht nur alles zu entdecken. Dann werden wir vor die Kommission gebracht, auf andere Oasen verteilt oder womöglich in eine Strafoase gesperrt. Sieh nicht schwärzer als ein schwarzes Loch, Gloria. Und falls uns die Flucht gelingt und wir ein startfähiges Raumschiff beim alten Raumhafen finden, wohin wollen wir dann? Sollten wir nicht zufrieden sein und hierbleiben und unseren Ruhestand als Jägels genießen? Mach dir nicht zu viel Gedanken, Gloria. Wir müssen uns jetzt zur Visokontrolle fertig machen, sonst kommen wir noch zu spät. Ach du liebe Milchstraße, hätte ich ja beinahe vergessen. Ich muss mir noch schnell die Haare richten. Jägel Antonin Marquet anwesend. Positiv. Jägel Sonja Marquet. Jägel Sonja Marquet anwesend. Positiv. Oase 573 positiv. Ende Visokontrolle. Guten Morgen, Jägels. Unser Computer Seneca war zufrieden. Und wie geht's euch? Gut geschlafen? Das scheinheilige Getue kannst du dir sparen. Es ist meine Aufgabe als Jägelbetreuer, mich täglich nach eurem Wohlbefinden zu erkundigen. Den Paragraphen hätte man schon längst aus dem interplanetarischen Ruhestandsgesetz streichen können. Ich bin Diegel. Und in meinem Diegelalter, diesseits der Galaxis, hat man eben zu arbeiten und seine Pflicht zu tun. Ihr seid Jägel. Über 40 und im Ruhestand. Lasst euch doch umsorgen und verwöhnen. Überwachen dürfen wir uns hier lassen, sonst nichts. Auf die verwüstete Erde verfrachtet, unter die Plexikuppel gesteckt und abgehakt. Das ist unser ganzer Ruhestand. Mit so einer Einstellung könnt ihr natürlich nicht Jägels des Jahres werden und Vorbild für andere Oasen sein. Ah, daher weht der Wind. Jägels des Jahres. Da dürften wir einen Besuch auf den Rauminseln machen. Aber Tommy hat ganz richtig erkannt. Wir wären dafür bestimmt nicht geeignet. Nicht einmal als Titelanwärter. So habe ich das nicht gemeint. Im Gegenteil. Ich habe beschlossen, es mit euch zu versuchen. Vielleicht reicht es für mich dabei noch zum Jägelbetreuer des Jahres. Mal sehen. In dem Anzug komme ich mir vor wie ein Tiefseetaucher. Freiheit, wir kommen. Antonin, hilf mir, die Abdeckung vom Schlupfloch zu schieben. Ja. Passt auf, dass ihr euch kein Loch in den Anzug reißt. Oh, mir spannt ja vielleicht über den Bauch. Ab jetzt wirst du auf Diät gesetzt. Fertig machen zum Ausstieg. Atemschutzmasken auf. Meine schönen Seidenstrümpfe. Hoffentlich wirken sie auch als Filter. Das werden wir ja gleich wissen. Ich gehe als Erster. Dann Antonin. Ja. Dann Isaac. Ja. Jan, sei bitte vorsichtig. Hals- und Beinbruch. Macht euch keine Sorgen. Bis später. Jan ist schon draußen. Jetzt marschieren Sie los. Wenn nur Tommy ihr Fehlen nicht bemerkt. Hey, siehst du das Licht? Wo? Sag bloß die Kommission. Ach, niemals. Das kommt von der anderen Oase. Die Blinkzeichen gelten uns. Die wollen Kontakt zu uns aufnehmen. Verstehst du die Zeichen? Es scheinen Morsesignale zu sein. Jan kann morsen. Vielleicht erfahren wir bald ein paar Neuigkeiten von den Rauminseln. Hier kriegt man ja nichts mehr mit. Ach, diese Musik ist nicht zum Aushalten. Den ganzen Vormittag geht es jetzt schon. Da ist mir Beethoven noch lieber. Siehst du was? Sie kommen. Jan, der Galaxis sei Dank, dass ihr heil zurück seid. Das ist vielleicht ein Spaziergang. Der Anzug ist die reinste Sauna. Hält dicht, dass man damit ins All könnte. Und? Was ist? Erstmal runter mit der Schlangenhaut. Macht es nicht so spannend. Optimal, sage ich euch. Die Fabrik ist toll. Bald werden wir dort Androiden am laufenden Band produzieren. Und dann nichts wie weg hier. Na, Jan, jetzt bleib mal mit der Erde bei der Sonne. So schnell geht das nicht. Es wird eine Menge Arbeit geben. Die Maschinen und Computer scheinen in Ordnung zu sein. Die Materiallage ist, soweit ich sehen konnte, auch alles Nötige vorhanden. Nur die Energieversorgung müssen wir hinkriegen. Wir rackern, bis wir umfallen. Da unten ist Jupiters. Stellt denn niemand dieses Gedudel ab? Das ist Tommy. Zu unserer Unterhaltung. Dem werde ich bei der nächsten ISO-Kontrolle was erzählen. Es wäre klüger, nichts zu sagen, Jan. Versuchen wir doch nett zu Tommy zu sein. Machen wir ihn nicht misstrauisch. Nett zu Tommy? Gloria hat recht. Wir dürfen Tommy jetzt nicht reizen. Er sitzt am längeren Hebel. Wir gehen ganz bewusst auf seine Wünsche ein. Damit schaffen wir uns einen größeren Spielraum. Sehe ich ein. Also schließen wir Burgfrieden mit dem Herrn Jägelbetreuer. Doch eins sage ich euch. Bevor wir noch zu Jägels des Jahres gewählt werden, sind wir hier verschwunden. Jägels Kinder, ich hätte beinahe nicht mehr dran gedacht. Die andere Oase hat Lichtzeichen gegeben. Die Antwort auf unsere Signale. Fantastisch! Ihr habt rübergemorst und uns nichts davon gesagt. Wir wollten euch nicht beunruhigen. Wie rücksichtsvoll von den Herren. Los, wir haben noch 15 Minuten von unserer Persönlichkeitsstunde. Morsen wir zurück und morgen beginnen wir mit dem Androidenbau. Positiv. Jägel Sonja Marke. reiß dich zusammen. Jägel Sonja Marquet anwesend. Positiv. Oase 573 positiv. Ende Visokontrolle. Danke, Seneca. Hallo, Jägels. Oase 573 begrüßt ihren lieben Betreuer Tommy. Arbeiten ohne Beschwerden, dann ruhen auf Erden. Kinder, ich bin ja sprachlos. Überrascht mich. Endlich die Begrüßung, die ich mir immer gewünscht habe. Seht ihr, es geht auch so. So, dann schauen wir einmal, was Seneca heute für uns auf Lager hat. Vielleicht ein kleines Spiel? Seneca? Oasenbetreuungsprogramm empfiehlt Psychostunde, Aggressionsabbau. Jägels, ihr habt mal wieder die Gelegenheit, alles loszuwerden, was sich in euch angestaut hat. Euren Ärger, eure Wut. Schreit alles raus, beschimpft euch und spart mich dabei nicht aus. Jede Beleidigung ist in der nächsten Stunde erlaubt. Also, los mit dem Aggressionsabbau. Los! Na, was ist? Was habt ihr? Ich weiß nicht, plötzlich losschreien fällt mir schwer. Wenn wir ehrlich sind, haben wir gar keine Aggressionen untereinander. Und schon gar nicht gegen dich. Ach, was schreit endlich? Verletzt mich und verletzt euch. Ruhe! Hier schreit keiner. Hier hat keine Aggressionen. Und wenn wir welche hätten, dann wären sie so groß, dass man sie gar nicht rausschreien könnte. Wir machen das sowieso nicht mehr lange mit. Nein, nicht mehr. Wie bitte? Er meint, wir machen jetzt alle mit. Los, fangt an. Danke, Leo. Ende. Da, Isaac. Hoffentlich habe ich keine Fehler notiert. Oh, ist ja ein ganzer Roman. Leo war wieder fleißig. Auch wenn Leo einer der fähigsten Programmierer ist. Ich halte es für ein Risiko, ihm und den anderen unseren Plan zu verraten. Antonin, es bleibt uns nichts anderes übrig. Die Programmierung der Androiden ist so umfangreich, dass ich alleine Jahre dazu brauchen würde. Die brauchen wir für den Bau der Androiden sowieso. Seit 3 Monaten basteln wir nun schon rum. Und das Ergebnis? Null. Stimmt. Ich hätte eine bessere Idee. Sonja hat doch in der Fabrik drüben ein paar Fässer Tyrosol 2 entdeckt. 2 Fässer von diesem Supersprengstoff würden genügen, um die Plexikuppel wegzublasen. Wir tarnen die Explosion als Unfall und jeder wird annehmen, dass wir dabei draufgegangen sind. Was glaubst du, was hier für ein Zirkus wäre, Jan? Die Untersuchungskommissionen würden sich gegenseitig auf den Füßen rumtrampeln. Alles wäre abgeriegelt. Die ganze Umgebung würde nach Überlebenden abgesucht. Wir könnten keine 2 Schritte machen. Es sei denn, ein Raumschiff stünde direkt vor unserem Schlupfloch. Ach, Unsinn. Alles, was wir jetzt brauchen, ist Geduld und Durchhaltevermögen. Guten Morgen, Jägels. Oase 573 wünscht ihrem lieben Betreuer Tommy einen schönen guten Morgen. Arbeiten ohne Beschwerden, dann ruhen auf. Yeah. Danke, danke. Ach, Kinder, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine furchtbare Nacht ich hinter mir habe. Jedes Mal das Gleiche, wenn meine Rauminsel auf eine andere Umlaufbahn gebracht wird. Ich kann da nicht einschlafen. Bei allen Nebeln der Andromeda. Solche Probleme habt ihr da unten glücklicherweise nicht. Aber in einigen Jahren werde ich auch ein Jägel sein und dann genieße ich das Leben. Ach, ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es in eurer Oase habt. Und bald werdet ihr es noch viel besser haben. Ich habe schon alles in die Wege geleitet. Nächste Woche kann es soweit sein. Ist das nicht eine tolle Überraschung, Kinder? Wir fühlen uns hier doch wohl. Ach, wohlfühlen, das ist nicht genug. In der neuen Oase lebt ihr wie im Paradies. Nur so könnt ihr Jägels des Jahres werden. Aber dazu haben wir hier doch alles. Sauna, Fitnessraum. Dort habt ihr ein Fitnesscenter, einen Swimmingpool und sogar einen Tennisplatz. Schade, ich kann kein Tennis. Was ist denn los? Freut ihr euch nicht? Keine falsche Bescheidenheit. Na, spielen wir erstmal eine Runde. Dann wird die Freude schon kommen. Jan, fang du an. Bei allen Monden des Jupiters, stellt euch auf. In der Paradiesoase werdet ihr auch viel mehr Platz für dieses Spiel haben. Soll ich nun oder soll ich nicht? Ja, bitte. Ich bin der Walfisch und komme euch holen. Du kriegst uns gar nicht. Das Mistding funktioniert wieder nicht. Also mein Frühstück hat er noch anstandslos rausgerückt. Also ist längst ein neuer Foodmaster fertig. In der Paradiesoase ist die Verpflegung sicherlich besser. An den übrigen Komfort darf ich gar nicht denken. Eins wohl. Dann frag doch Tommy, ob du nicht gleich heute in deine Paradiesoase umziehen kannst. Man darf doch wohl noch ein bisschen träumen, Jan. Aber nicht davon, Gloria. Jetzt frisst der Foodmaster dich auch noch voll. Ah, was? Ich habe sowieso keinen Hunger. Ja, euch hat die Hiobsbotschaft den Appetit wohl nicht verdorben. Man muss schließlich essen. Tja, was machen wir? Wir müssen weit weg von hier und da bleibt uns keine Zeit mehr für den Androidenbau. Wir jagen die Kuppel in die Luft. Ich habe schon mal gesagt. Das ist der schnellste und einfachste Ausweg aus der Misere. Ja. Und dann machen wir uns unsichtbar? Oder wie stellst du dir das vor? Ich schlage mich zum alten Raumhafen durch und besorge uns ein Raumschiff. Aber das sind doch Phantastereien. Der Weg dorthin ist außerdem viel zu lang. Du würdest es in der Zeit zwischen den Visokontrollen nie schaffen. Tommy schickt die Kommission. Und? Was finden Sie hier? Nur rauchende Trümmer, wenn überhaupt. Jan, du kannst doch nicht in 5 Minuten ein vergammeltes Raumschiff startklar kriegen. Habt ihr einen besseren Vorschlag? Ich finde, wir sollten uns das mit der Paradiesoase überlegen. Anschauen könnten wir sie zumindest. Dachte ich mir doch. Sich bequem in den goldenen Käfig setzen. Nur nichts riskieren. Ach, werdet die Jäger des Jahres, bitte. Aber ohne mich. Ohne mich! Also aus. Keine Androiden? Keine Freiheit. Ausgerechnet jetzt, wo wir Fortschritte gemacht haben. Der eine Androide konnte doch schon sprechen. Na ja, dann. Bis später. Tja. Fällt mir schwer, jetzt aufgeben zu müssen. Die Arbeit hat doch richtig Spaß gemacht, ne? Ja, war eine Abwechslung. Hoffentlich sind die Paradiesbetten bequem. Ein Schutzanzug fehlt. Jan ist verschwunden. Er ist also doch los. Das kann er doch nicht. In einer Stunde ist Visokontrolle. Ihr müsst ihn zurückholen. Dann verpassen wir auch noch die Visokontrolle. Nein, wir holen den Androiden aus der Fabrik. Komm, Antonin. Ja, Isaac. Da ist doch noch ein halbes Skelett. Macht nichts. Hauptsache, wir haben Jans Stimme. Los, beeilen wir uns. Wo bleiben Sie nur? Ich sterbe vor Angst. Reiß dich zusammen und saus nicht wie ein verirrter Komet hin und her. Alle Jägels von Oase 573 zur Visokontrolle in den Visoraum. Endlich! Schnell, schnell! Aus den Anzügen. Was ist denn das? Dieses Monster soll Jan sein? Und was soll Tommy denken? Hier, hängt ihm Jans Bademantel über. Zum Glück hatten wir schon die Gesichtsmasken fertig. Die Nase ist ja schief. Naja, eine Schönheit ist er noch nicht. Wir müssen den Androiden im Hintergrund halten. Er ist erst im Lernstadium. Wenn er angesprochen wird, kann er nur wiederholen, was er hört. Für die Visokontrolle müsste das aber reichen. Alle Jägels von Oase 573 zur Visokontrolle in den Visoraum. Los, jetzt drüber in den Visoraum. Start. Visokontrolle. Jägel Isaac Gorczynski. Jägel Isaac Gorczynski anwesend. Positiv. Jägel Jan Andersson. Jägel Jan Andersson. Anwesend. Anwesend. Negativ. Wiederhole. Jägel Jan Andersson. Jägel Jan Andersson. Ich werde ohnmächtig. Negativ. Kinder, was ist denn los heute? Fehlt einer? Seneca spielt verrückt. Ach, Seneca irrt sich nicht. Außerdem sehe ich auf meinem Wieselschirm nur vier von euch. Wo ist Jan? Siehst du Jan nun? Wahrscheinlich konnte Seneca seine Stimme noch nicht identifizieren. Jan ist nämlich ein bisschen erkältet. Jan ist nämlich ein bisschen erkältet. Und deshalb klingt seine Stimme anders. Und deshalb klingt seine Stimme anders. Na gut, aber wieso wiederholst du jedes Wort? Ich bin doch nicht begriffsstutzig. Hey, Jan, ich spreche mit dir. Wieso wiederholst du jedes Wort? Ich bin doch nicht begriffsstutzig. Also für solche Scherze bin ich gar nicht aufgelegt. Jan, ich warne dich. Ich warne dich. Er hat Fieber. Er weiß nicht, was er sagt. Ach, also das will ich schwer hoffen. Oder stellt er sich nur krank, um mich als Dummkopf hinzustellen? Aber mein lieber Tommy, Jan ist nur... Tommy ist nur ein Dummkopf. Sei still! Dummkopf, Dummkopf, Dummkopf. Stellt ihn doch ab! Also das reicht. Ich lass mich doch von euch nicht zum Narren halten. Wie konnte ich Dummkopf nur auf eure Schmeicheleien in den letzten Monaten hereinfallen? Fertig machen wollt ihr mich. Das ist alles. Aber ich kann mich revanchieren. Die Paradiesoase ist für euch gestorben. Seneca, weitermachen. Jägel Gloria Landorf. Jägel Gloria Landorf. Anwesend. Positiv. Jägel Antonin Marquet. Der Oase gejagt. Friert mich richtig. Langsam werde ich hier noch verrückt. Hilfe! Wer ist da? Ich bin's. Jan. Ach, bin ich froh, dass du wieder da bist. Du siehst ja vollkommen erschöpft aus. Kein Wunder. Die ganze Zeit in diesem Anzug. Warte, ich helfe dir beim Auszählen. Einfach so zu verschwinden, das sieht dir ähnlich. Aber jetzt brav ins Bett. Was habe ich für eine Angst um dich gehabt? Hast du wenigstens ein Raumschiff gefunden? Ach, alles Schrott. Da bringen wir hier unsere Plexikuppel zum Fliegen. Dann war ja alles umsonst. Wieso? Sei doch froh. Jetzt bekommst du deine Paradiesoase. Die hier ist für uns gestorben. Mach keine Witze. Wir haben dich bei der Visokontrolle mit dem einen Androiden ersetzt, aber seine Sprache funktionierte noch nicht richtig. Und so beleidigte er Tommy. Und daraufhin wurde die Paradiesoase gestrichen. Jetzt sitzen wir bis an unser Lebensende hier fest und können uns die Androiden an den Hut stecken. Ach, egal. Ich will schlafen. Oh. Mir ist es nicht egal. Ich hab Tommys ständige Schikaniererei satt. Ich träume schon von ihm. Jan. Hör zu. Warum bauen wir die Androiden nicht trotzdem fertig? Mit ihrer Hilfe könnten wir hier beinahe wie in einer Paradiesoase leben. Nur müssen wir für sie neue Gesichtsmasken anfertigen. Du hättest deine Visage sehen sollen. Und dann brauchen sie eine ausgefeilte Sprecherziehung. Tommy wird dann nichts mehr merken. Für ihn sind die Androiden wir. Hey, Jan. Hörst du mir zu? Er schläft. Gloria, hier herein. Du kannst jetzt die Atemschutzmaske abnehmen. Wir pumpen hier dauernd frischen Sauerstoff rein. Du sitzt ja auch wie in Frankensteins Labor. Vorsicht, stolpere nicht über die Kabel. Hier rüber. Da stehen sie. Donnerwetter. Direkt unheimlich, seinem Zwilling gegenüber zu stehen. Sie sind uns ganz gut gelungen, nicht? Wäre schade gewesen, wenn wir sie nicht fertiggestellt hätten. Du musst sie mit Jägels ansprechen. Achtung. Ich aktiviere sie. Guten Tag. Erbitten keine Beschwerden, denn Regen auf Erden. Klingt ja immer noch schauerlich. Also, liebe Jägels, ich bin hier, um euch richtiges Sprechen beizubringen. Sehr erfreut. Gut. Macht mir nun alles nach, was ich euch vormache. Zunächst eine kleine Lockerungsübung für die Lippen. Sehr gut. Und jetzt holt tief Luft und sprecht, solange ihr könnt. Mama, Mama, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo. Bitte? Sie besitzen keine Lunge. Ihre Stimme wird elektronisch erzeugt. Das heißt, Sie können ohne Pause in einem Fort sprechen. Jägels, das reicht. Danke. Weiter! Ihr müsst das Vorgesagte auch speichern. Sonst ist es sinnlos. Verstanden! Hört gut zu. Wonne. Wonne. Warum nicht gleich so? Sonne. Sonne. O Sonne, thronst so wolkenlos. O Sonne, thronst so wolkenlos. Ausgezeichnet. Schon flog der Vogel hoch empor. Schon flog der Vogel hoch empor. Sie sind da. Darf ich euch vorstellen? Die neuen Jägels von Oase 573. Guten Tag. Arbeiten ohne Beschwerden, dann ruhen auf Erden. Bei allen Monden des Jupiters. Das sind hundertprozentige. Sind eben auf Elite-Jägels programmiert. Tommy wird sich freuen. Bitte, wer sind Sie und was tun Sie hier? Sonja. Ich meine, Jägel Sonja Marquet. Wir sind auch Jägels. Unmöglich. In dieser Oase sind wir die Jägels. Langsam, langsam. Wer hier wer ist, das bestimmen immer noch wir. Die Doppelbelegung einer Oase ist nach § 111 des Interplanetarischen Ruhestandsgesetzes unzulässig. Wir werden bei der obersten Jägel-Betreuungsbehörde Beschwerde einlegen. Gloria, bist du ja gar nicht. Übertreib doch nicht. Wir bestehen darauf. Also sowas Stures. Alle Jägels von Oase 573 zur Visokontrolle in den Visoraum. Sie entschuldigen uns, wir haben unserer Pflicht nachzugehen. Wir lassen Sie rein? Wir können Sie nicht mehr abschalten. Sonst riskieren wir, dass Ihre gesamte Programmierung zusammenbricht. Dann wäre alle Arbeit umsonst gewesen. Den Lautsprecher zum Mithören. Hast du installiert? Ja. Ich schalte ein. Die Stunde der Bewährung. Eher die Stunde der Vertreibung. Ein schönes Kuckucksei haben wir uns da ins Nest gelegt. Start. Achtung. Visokontrolle. Es geht los. Jägel Isaac Gorczynski. Jägel Isaac Gorczynski anwesend. Positiv. Jägel Jan Andersson. Jägel Jan Andersson anwesend. Positiv. Ha, meine hat's auch geschafft. Gloria Landorf. Jägel Gloria Landorf anwesend. Positiv. Jägel Antonin Marquet. Jägel Antonin Marquet anwesend. Positiv. Jägel Sonja Marquet. Jägel Sonja Marquet anwesend. Positiv. Oase 573 positiv. Ende Visokontrolle. Es funktioniert. Sind wir nicht die Größten? Sind wir. Tag. Hört, Tommy kommt. Guten Tag. Arbeiten ohne Beschwerden, dann ruhen auf Erden. Unsere Oase ist die beste. Ha! Damit könnt ihr mich nicht mehr einwickeln. Ein schlechtes Gewissen habt ihr. Glaubt ihr, ich merke nicht, dass ihr den Oasenplan immer nachlässiger erfüllt? Ab sofort hat die Missachtung meiner Betreuungsanweisungen aufzuhören. Sonst schicke ich euch die Kommission. Wir bitten darum. Erstens, legen wir gegen die unzumutbaren Zustände in der Oase schärfsten Protest ein. Zweitens, verwahren wir uns gegen verleumderische Anschuldigungen durch den Jägelbetreuer. Wir fordern eine Überprüfung der Oase 573 durch die Kommission zur Wiederherstellung des Ordnungszustandes. Gleichzeitig ergeht eine Beschwerde an die oberste Jägelbetreuungsbehörde. Aber Kinder, was ist denn los? Wir wollen uns doch gegenseitig keinen Ärger machen. Das mit der Kommission war nicht so gemein. Wir bestehen darauf. So was Stures. Ich schalt aus. Ich kann's nicht mehr hören. Die Kommission. Jetzt sitzen wir ganz schön in der Tinte. Aus der Traum. Im Gegenteil. Jetzt beginnt er erst. Wir bekommen ihn sozusagen auf den Präsentierteller. Das Raumschiff der Kommission wird unser Raumschiff. Du willst das Raumschiff der Kommission kapern? Bei allen Monden des Jupiters. Das will ich. Jetzt müssten sie bald landen. Ausgerechnet heute muss Regen auf dem Wetterplan stehen. Unsere braven Nachfolger bringen Tommy ganz schön auf Trab, was? Wie lange werden sie ihn so einheizen können? Die Atombatterien halten eine Ewigkeit. Ah, das reicht für einen anständigen Vorsprung. Sonja? Ja? Die Sprengung ist klar. Vergiss den Fernzünder nicht. Habe ich bei mir. Für die Kommission wird es so aussehen, als sei ihr Raumschiff explodiert. Da sind sie. Kennst du den Typ? Ja, bin ihn schon geflogen. Die Kommission. Fünf Mann. Der Pilot ist auch mit ausgestiegen. Sehr gut. Keiner mehr im Raumschiff. Sie kommen jetzt zur Schleuse. Sie sind drin. Die Androiden schütteln ihnen die Hände. Die Kommission merkt nichts. Und jetzt sind sie alle im Haus. Achtung, ich rücke jetzt die Abdeckplatte weg. Wenn ihr draußen seid, lauft so schnell ihr könnt zum Raumschiff. Ja, machen wir. Schaut. Da haben wir die Metallteile aus der Fabrik hingeworfen. Und da sind die Tyrosolfässer, damit alles schön in die Luft fliegt. Mehr Teile brauchen wir nicht. Viel mehr bliebe vom Raumschiff in Wirklichkeit auch nicht übrig. Halt euch! Steigt ins Raumschiff! Selbst mit Maske ist die Luft hier draußen wirklich zum Ersticken. Ist der Einstieg verriegelt? Alles klar. Dann werfen wir die Kiste mal an. Die dürfen in der Plexikuppel nichts von unserem Start mitbekommen. Kannst du mit gedrosselten Triebwerken starten? Wird sich machen lassen. Klingt gut. Und jetzt nichts wie weg. Wir heben tatsächlich ab. Sonja, jetzt bist du dran. Fernzündung einschalten. 3, 2, 1, Zündung. Wir fliegen in die Freiheit. Was nützt uns das, wenn keiner an ein Ziel gedacht hat? Wir haben eins, Gloria. Leo hat uns die Koordination eines Planeten gegeben, von dessen Existenz nur er weiß und der für uns auch bewohnbar ist. Hier sind die Daten. Ich speichere sie gleich in den Bordcomputer. Und was ist mit Leo und den anderen Jägels? Die Androidenbaupläne liegen für sie in der Fabrik. Sie graben einen Tunnel dorthin. Wir können ungefähr abschätzen, wie lange sie für den Androidenbau brauchen. Und werden sie dann holen. In die Kolonie der Vereinigten Jägels. Ja. Was wird uns da alles erwarten? Auf einem fremden Planeten? Ach, am liebsten möchte ich umkehren. Wo denkst du hin? Auf die Erde können wir nicht mehr zurück. Eigentlich schade. Ich glaube, ich werde Tommy vermissen. Das allerdings. Das war der Schluss des Science-Fiction-Hörspiels Unter der Plexikuppel von Wolfgang Oppenrieder. Die Mitwirkenden waren Isaac Gorczynski, Horst Sachtleben, Jan Andersson, Gerd Riegauer, Gloria Landorf, seine Frau, Karin Anselm, Antonin Marquet, Christoph Lindert, Sonja Marquet, seine Frau, Ute Mora, Tommy, Michael Schwarzmeier, der Computer, genannt Seneca, Klaus Bentgens.